1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. Seid mir hoffentlich nicht böse, wenn ich hier mit einem Track starte, den ich in den letzten 2-3 Wochen hier schon mal gespielt habe. Ich bin kein Rotationsfreak, aber diesen hier finde ich gut, von dem Londoner Duo LaRue In For The Kill im FOMO Remix. Damit geht's los. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, wir werden die Stimme von Gingy Brown, ein Rapper, Spoken-Word-Künstler aus Miami in den USA, die wir hier eher hintergründig gehört haben, heute im Laufe der Nacht noch sehr, sehr vordergründig hören mit einem Track, nämlich mit dem ich selber ihn auch vor 7 Jahren Gingy Brown erstmals kennengelernt habe. Ein Track, bei dem er mitwirkte bei Fila Brasilia. Hier ist Gingy Brown, der im Herbst, Winter letzten Jahres wohl ein neues Album veröffentlicht hat, mit dem Titel Sweatshop zu hören, den er jetzt in Remix-Hände unter anderem von Bodysatvis gegeben haben. Diese Remix-Version hören wir hier von Gingy Brown. Das Wardub-Kollektiv, mit dem es weitergeht, ist ein Haufen anonymer Producer aus meines Wissens Kalifornien. Die veröffentlichen Vinyls, die schlicht und einfach nur War 001, also die erste, bis War 009, das ist jetzt die 9., bezeichnet sind bzw. eingeritzt sind ins Vinyl. Sonstige Informationen gibt es nicht, aber Greasy Mitts Eintrack von War 009 ist ein insofern fantastischer Titel, als er so leichte Garage Two-Step-Einflüsse hat, und ich glaube, dass uns diese Musik einfach nicht loslassen wird, wenn ich hier auf meine Playliste gucke. In wenigen Minuten nämlich werden wir den glorreichen LB hier auch wieder antreffen können. Yeah. Ward Up, die insgesamt 9. Folge Greasy Mits, einer der 2 Tracks darauf. Vom nächsten Mann, den ich hier ins Spiel bringen möchte, habe ich in all den Jahren wirklich schon jede Menge Sachen gehört. Von albtraumhaften Downbeats über quietschende Türen bis hin zu fröhlich lockeren Annäherungen auch an Dubmusik. Aber sowas wie das, was jetzt kommt von DJ Vadim, ein lupenreiner Ska, habe ich noch nie gehört. Hier ist Hidden Treasure. Played by the King Champion. Along with Sister Sabzi on the vocal. I'm hitting like her eyes. only one that dip and leave the sun hit. Paper keep stack. Paper keep stack. Shine, yo, stake the gun, yo. Paper keep stack. Shine, yo, stake the gun, yo. Mocha taking all of you off the wall. What? Mocha taking all of you off the wall. What? I just let your ass go, you know, spend my dough. Mocha taking all of you. Wir sind hier bei 1Live 4, haben eben nach DJ Vadim, von dem es bald ein neues Album geben wird, You Can't Learn Imagination, Yes King gehört und sind hier beim eben schon erwähnten legendären LB, dessen Vater, wie ich mir letztens habe sagen lassen, übrigens ein renommierter Jazzmusiker gewesen ist. Ob das auf die Musik von LB irgendeinen Einfluss gehabt hat aktuell, weiß ich jetzt nicht. Louis Beadle heißt LB bürgerlich, hat in den 90er Jahren zunächst mit Techno-Tracks angefangen, ging dann auf die Two-Step-Schiene, landete im Groove Chronicles Kollektiv und gründete dann sein eigenes Label, das hieß Ghost, wie der Geist. Und insbesondere mit seinen Tracks auf diesem Ghost-Label hat LB eine ganz, ganz wesentliche Spur in Richtung Dubstep gelegt. Einmal durch die Dunkelheit seiner Tracks, durch die Betonung der Bässe, wie das in diesem Titel hier sehr gut zu hören war. Übrigens der erste, den er auf seinem Ghost-Label damals veröffentlicht hat, The Club. Und es ist einmal mehr dem Londoner Tausendsasser Journalist und auch Produzenten als Black Dawn Martin Clark zu verdanken, der in den Archiven von LB gewühlt hat und jetzt ein Album, eine Compilation früher LB-Tracks zusammengestellt hat, darauf auch unveröffentlichte Sachen. Das Ganze nennt sich The Roots of LB und ist natürlich eine hochgradig A, interessante und B, unterhaltsame Geschichte. Es gibt das Ganze als CD mit 15 Tracks und ich habe es hier im Moment nur in der Vinyl-Ausgabe, die mit lediglich 4 Club-Tracks daherkommt. Einen haben wir gehört, The Club LB. Die Spuren gingen ja damals bis nach Deutschland. Und damit bin ich hier bei einem der verbliebenen Mitglieder des Gush-Kollektivs. Verblieben insofern, als er immer noch regelmäßig Tunes macht. Matt Flores nämlich hier als Remixer eines Alien Entertainment Tracks Full Speed. Der freilich ist erst 3 Wochen alt, vor kurzem also erst erschienen. Alien Entertainment Full Speed im Matt Flores Remix. Perfect timing. with me and I give you a facelift. Essa garota é um problema, adora me tirar do sério. Deixa doido, garotinha, enlouquece o mais velho. Ela bota pra ferver, não gosta de ficar parada. Que menina atrevida, faz carinha de safada. Ela bota pra ferver, não gosta de ficar parada. Que menina atrevida, faz carinha de safada. Tá com fogo no faixa. Give a toss. Force. Eins live hier. Ich mache mal hier einen ganz kleinen Break, stoppe die Platte und sage ganz kurz, was wir in den vergangenen Minuten gehört haben. Oh my gosh, gerade gehört von dem britischen Producer Man Like Me, der mit diesem und einigen wenigen weiteren Titeln, die ich kenne, für mich so absolut hochklassige, wie könnte man sagen, Elektro-New-Rave-artige Tunes innerhalb der letzten Jahre veröffentlicht hat. Und der zuvor gehörten Mikachu bei einem Titel, dem nämlich, den ich gespielt habe, produktionstechnisch auch zur Hand gestanden ist. Mikachu ist die 21-jährige Mika Levi, die ich vor einigen Monaten Anfang Januar in Groningen auf dem Eurosonic sehen konnte. Lichtbedingt, wie auch immer, dachte ich zunächst, es wäre ein Junge, um die 10, 12 Jahre. Sie ist sehr klein, etwas hager, mit lockigem Kopf und man konnte das nicht kaum erkennen. Und irgendwann war ich völlig konfus, was das Alter und auch was ihr Geschlecht betrifft. Sie stand da mit zwei Leuten auf der Bühne, Mikachu and the Shapes, war vom Veranstalter etwas unsicher als Grimefolk angekündigt worden und hielt sich eine Gitarre vor den Körper, sowas Billiges, das meine ich überhaupt nicht abwertend oder kritisch, habe ich im Leben nicht auf einer Bühne gesehen. Das war nicht mal zweite Liga Trödelmarkt, aber genau darin liegt der Reiz. Ich habe den Verdacht, dass Mikachu, die eben diese Gitarre auch auf ihrem Album Jewelry, das jetzt veröffentlicht worden ist, benutzt, um eben ganz bestimmte schräpige Klänge herauszubekommen. Das ist sehr gebrochen, dann aber auch wieder sehr rhythmische Musik, die mich so ein bisschen an das erinnert, was Patrick Wolf zum Beispiel in den vergangenen Jahren hier und da verzapft hat. Finde ich ein sehr, sehr gutes Album, Mikachu Jewelry, Golden Phone, der Titel, den wir daraus gehört haben. Und davor habe ich eine Nummer von Count and Sinden gespielt, die heißt Tambor Zuda, zusammen mit der Rapperin, Sängerin Tia Guinho, heißt der, ja, den Titel habe ich gesagt. Und dieser Track findet sich auf einer Compilation, die Daniel Haxmann aus Berlin, der Kopf des Man Records Labels, zusammengestellt hat. Diese Compilation heißt schlicht und einfach Funk Mundial und spielt natürlich mit Beilefunk-artiger Musik. Dass Daniel Haxmann sich dieser Musik so verschrieben hat, wenn ich das kurz erwähnen darf, hat im Grunde sehr handwerkliche Gründe. Er nämlich, dieser Daniel Haxmann, Kopf des Labels, war zuallererst DJ und pendelte innerhalb seiner Sets sehr gerne zwischen Hausmusik und Hip-Hop-Musik, entdeckte dann seine Liebe für Beilefunk, stellte aber fest, dass er Beilefunk in seiner originalen Form rhythmisch in die Sets überhaupt nicht integrieren kann und fing dann an, selber und vor allen Dingen durch Appell an andere Leute so Bastard-Sachen zu entwickeln, die Beilefunk geprägt waren, gleichwohl aber sowohl Hip-Hop wie auch House-Elemente hatten, sodass er sie eben besser in seine Sets integrieren konnte. Und so ist der Sound entstanden, für den nicht zuletzt Man Records und Daniel Haxmann selber auch steht. Funk Mundial vereinigt eine ganze Reihe von EPs und 12 Inches, die in den letzten Jahren bei Daniel Haxmann als Vinyl herausgekommen sind, jetzt erstmals auf CD. Count and Sinden, wie gesagt, mit ihrem Beitrag haben wir gehört. Ich würde gerne weitermachen mit einem Titel von dem Berliner Techno-Produzenten. Ich schaue mal kurz auf die Uhr, den schaffen wir noch. Shade, Another Wedged Chicken ist ein Track von seinem letztjährigen Album, remixed von einem Mann, Achtung, der um den 24. April herum sein Debütalbum veröffentlichen wird. Und der Wirbel, der um dieses Album gemacht wird, ich habe mit einigen Vertrieben gesprochen, der muss ungeheuerlich sein. Es gibt da Vorbestellungen in einer Höhe, die man in diesem Marktsegment, wir reden hier von House, Techno, Dubstep-Musik, die man in diesem Marktsegment seit langer Zeit gar nicht mehr gekannt hat. Viele, viele Leute bestellen von diesem Mann nicht nur das kommende Album als Vinyl, sondern wollen simultan eben auch die CD haben. Die Rede ist von Martin Dijkers aus den Niederlanden, der am 24. April sein Debütalbum veröffentlichen wird. Ich hoffe und bete, dass ich das dann auch rechtzeitig hier am Start werde haben können. Zunächst hören wir Martin hier noch einmal als Remixer von Another Wedged Chicken. Der Track im Original, wie gesagt, von dem Berliner Shade. Hier kommt er. Wedged Chicken, Another Wedged Chicken. Wedged Chicken, Another Wedged Chicken. Wedged Chicken, Another Wedged Chicken. chicken. Wedge chicken. Another wedge chicken. Wedge chicken. Another wedge chicken. Another way. chicken, another wedge chicken. Wedge chicken, another wedge chicken. Wedge chicken, another wedge chicken. Wedge chicken, another wedge chicken. Wedge chicken, another wedge chicken. Eins live. Vier. Ich möchte hier weitermachen mit einem amerikanischen, wie könnte man sagen, Singer-Songwriter. Owen Ashworth heißt er und nennt sich Casio Tone for the Pain Fully Alone, oder vielleicht besser Casio Tone for the Pain Fully Alone. Natürlich spielt das Casio bei ihm eine Rolle, viele andere alte, analog wirkende Keyboards zudem. Mich erinnert auf Umwegen die Musik von Owen Ashworth immer an die amerikanische Indie-Kultband Guided by Voices, denn wie bei denen, so ist auch bei ihm immer so eine Pop-Idee vorhanden, die aber nur fragmenthaft oft ausgearbeitet wird, vielleicht so ein bisschen trashig sogar, schnell aus der Hüfte geschossen, aber trotzdem genial. Das neue Album von Casio Tone for the Painfully Alone heißt Versus Children. Daraus möchte ich hier zunächst einen Track spielen und dann einen Titel von einem Mann, Jason Cuver nämlich, der dem guten Owen Ashworth im Studio geholfen hat und seinerseits jetzt unter dem Künstlernamen Paper Cuts eine Musik veröffentlicht, die ebenfalls sehr Keyboard-lastig orientiert ist, die auch an 60s Pop und ähnliche geschichtsträchtige Dinge erinnert, Paper Cuts. Zunächst aber Casio Tone. Job that puts you on the road for days and weeks in motels, sleepy TV glow with static filtering through payphones in the snow. It drowns you home by Christmases and love you sows, and all our promises come so easy. They fill the distances till our next meeting, but you're always off the phone long before I'd prefer to be. Some money saved. I felt the kicking growing in me every day. Oh, we'll be fat and happy when you get home, you will say. But I'd eat beans if you just stay. And all our promises are so fleeting. When all I really want is you close to me. But you were all by the time that occurred to me.

You give me love. 1 Live 4, Ladies and Gentlemen, wir haben gerade etwas Drum and Bass Pressure hier in der Sendung gehabt. Das ging los mit A-Sides, für meine Begriffe einer der besten Titel, den er in den letzten 2-3 Jahren, soweit ich seine mitbekommen habe, gemacht habe, hat zusammen mit der Sängerin Dee Isom ein wunderschön raschelnder, souliger Track, Just Be heißt der, soeben erschienen. Danach kam gerade verklungen Sigma mit dem Titel Something Special, so ein bisschen Elektroid wie die Cambridge Posse auf dem Hospital-Label, das vor 2-3 Jahren gemacht hat, Logistics, Newtone und andere, aber gut geraten, wie ich finde. Davor ein Mann, die Stimme, wenn man so will, und wenn man mal einen Moment nicht an Anthony Haggerty denkt, Bill Callahan. Was hat der für eine sonore Art, durch seine Tracks zu gehen? Ende des Monats erscheint ein neues Album von Bill Callahan. Sometimes I wish we were eagles, we were an eagle, so heißt es. Und ich habe mir die Freiheit genommen, daraus schon mal einen Titel zu spielen. Hier im Hintergrund, das ist Chrome Star, Musik von seinem neuen Album My Sound. Hier ist der Galactic War. We'll be right back. Sorry für das Sendeloch. Hier sollte jetzt Musik laufen, die nicht kommt. Es tut mir leid, dass die spiele ich jetzt einfach ein, hoffe, dass die kommt und sage danach, was wir gehört haben. Aber das ist einmal mehr typisch Boxcutter. Will der nicht laufen? Sekunde mal, ich versuche das mal. Ich habe nämlich keine andere Musik. Was ist denn mit der Boxcutter los? Jetzt habe ich ein kleines Problem. Nachdem wir hier gerade typische Wonky-Sachen gehört haben, seht mir einfach diese Panne nach. Ich muss jetzt hier blitzschnell improvisieren. Das ist schade. Ich versuche das mit dem Boxcutter gleich mal eben zu klären. Komme stattdessen zu 5 Jahren Platzhirsch und sage da gleich auch noch was zu. Okay, hier mache ich nochmal einen kleinen Break. 1 Live 4. Das Geschäft, Ladies and Gentlemen, ist in den letzten Jahren etwas schmutziger geworden. Ich kann das bei dieser Gelegenheit ja vielleicht ruhig mal sagen. Bedingt natürlich durch die sogenannte Krise in der Tonträgerindustrie, die auch vor Leuten wie mir letztendlich nicht Halt macht, ist es so, dass eine Reihe von Tracks, die ich hier spiele, nicht als sogenanntes finished, vollendetes Produkt mir zugespielt werden, sondern seit geraumer Zeit schon mal als MP3 oder aber, und das ist besonders schlimm, als gebrannte CD. Und diese gebrannten CDs, viele von euch werden das vermutlich selber wissen, die machen es einfach nicht in jedem beliebigen CD-Spieler. Und bei denen, die ich hier zur Verfügung habe, war offensichtlich einer dabei, der den Boxcutter nicht abspielen wollte. Nun mag ich den Typen aber und will ihn jetzt gleich, wenn ich meine paar Sätze hier beendet habe, dann in einem zweiten Versuch doch nochmal spielen. Wir haben gerade aus Heidelberg gehört Alex Cortex mit einem für ihn etwas untypischen Titel Kauf, denn eigentlich ist Alex Cortex ein Typ, der seine Tracks so ein bisschen verbiegt, so um die Ecke denkt. Dieser war trotz der Synthesizer-Keyboard-Verspieltheit doch ziemlich geradeaus und ist vor kurzer Zeit erschienen auf dem Platzhirsch-Label, einem Label aus Bonn, das Tobi Becker betreibt seit 5 Jahren. Das Label hat also Geburtstag und besagter Tobi Becker, den ich persönlich ein wenig kenne und sehr schätze, der führt seit Jahren ein Leben zwischen besagtem Label Platzhirsch, das unmittelbar an Karneval vor 5 Jahren aus der berühmten Sekt- und Schnapslaune heraus entstanden ist. Ein Leben zwischen Platzhirsch, Shanghai, einem Club in Essen, viele werden ihn kennen, wo er mittlerweile Resident DJ ist und sich auch wesentlich, soweit ich weiß, um das Booking kümmert. Und wenn ich ihn sonst schon mal treffe, dann ist er auch gerade unterwegs nach New York oder sonst wohin, um da aufzulegen. Viele Leute, zum Beispiel nicht zuletzt Dominik Eulberg, haben Platzhirsch in der Vergangenheit genutzt, um rockigere Tracks im Falle von Dominik Eulberg unter dem Pseudonym Rocco Branco eben auf Platzhirsch zu platzieren. Tracks, die im Club sofort zünden. 5 Jahre Platzhirsch, das wollte ich hier doch einfach mal in der Ausführlichkeit sagen. Und die Katalognummer 21 gerade gehört, Alex Cortex mit dem Titel Kauf. Davor haben wir gehört Fantastic Mr. Fox and Rich Reason. Ein Beispiel für das, was in England derzeit teilweise etwas tollkühn und wagemutig aufgenommen wird, nämlich etwas verwegene Ritter auf der Bassline, auf Keyboard-Figuren, die schaukeln, die schwanken, die nach links und rechts ausschlagen und den Hörer manchmal etwas ratlos zurücklassen. Trotzdem haben diese Sachen ihren Reiz, wenn man sich darauf einlässt. Fantastic Mr. Fox and Rich Reason mit einem in An- und Abführung sogenannten Wonky-Track, nämlich Plimsoul. Jetzt hören wir dann im Folgenden den Boxcutter. Da, wunderbar. Arecibo Message, sein neues Album. Und dann möchte ich auf die neuen Klänge des Hyperdub-Labels hier nicht unbedingt zu sprechen, aber zu hören kommen, die in eine merkwürdige, funkige Richtung driften. Da habe ich gleich 2000F und Jay Kamata aufliegen. Zunächst aber der Boxcutter. You Don't Know What Love Is, 2000F and Jay Kamata, Autotune erreicht, Dubstep. Ich möchte in diesem Zusammenhang eine Party bekannt geben oder durchsagen, die am kommenden Samstag in Aachen läuft und startet, am 11.04. Also die insgesamt vierte Folge der Dub and Bass Party Reihe startet im Autonomen Zentrum in Aachen am kommenden Samstag. Als Gäste, Achtung, der Kopf des Hot Flush Labels Scuba und vom 7-Even Label Helixier. Die beiden sind die Special DJs an diesem Abend. Autonomes Zentrum Aachen, 11.04. Scuba und Helixier. Bis zu den Infos haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte Squee-Musik aus Schweden spielen. Diese verdrehte Funk-Elektromusik. Es gibt ein neues Album von Daniel Savio. Dirty Bomb heißt es. Und daraus kommt hier Musik. Mit Benjamin Paris um Mitternacht. Offenbar Interesse an Opel, Lob für Obamas Abrüstungspläne und das Wetter wird morgen auch mal sonnig. Bei Opel gibt es inzwischen konkrete Gespräche mit möglichen Investoren. Der GM-Europa-Chef Forster bestätigte Verhandlungen mit privaten Geldgebern wie auch mit staatlichen Fonds. Laut Medienberichten ist auch das arabische Emirat Abu Dhabi darunter. Der neue Chef von General Motors in den USA schließt inzwischen eine Insolvenz nicht mehr aus. Er sagte einem Fernsehsender, dass GM dazu bereit ist. Durch gepanschten Alkohol in der Türkei sind zwei weitere Schüler aus Norddeutschland gestorben. Die Uniklinik Lübeck teilte mit, dass bei den beiden 17 und 19 Jahre alten Männern der Hirntod festgestellt wurde. Sie waren diese Woche erst aus der Türkei nach Deutschland gebracht worden. Schon vorher war noch ein anderer Schüler gestorben. Die Obduktion seiner Leiche ergab eine Methanolvergiftung, offenbar durch gepanschten Schnaps. Die Bundesregierung hat den Vorstoß von US-Präsident Obama für eine atomwaffenfreie Welt begrüßt. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem wichtigen Signal, Außenminister Steinmeier von einer beeindruckenden Rede. Obama hatte heute Vormittag beim EU-USA-Gipfel angekündigt, dass die Atomwaffen der USA reduziert werden sollen. Außerdem will er mit Russland einen Vertrag über Abrüstung machen. Dänemark hat einen neuen Ministerpräsidenten. Der bisherige Anders Fogh Rasmussen hat heute seinen Rücktritt eingereicht. Er wurde von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten gestern zum neuen NATO-Generalsekretär ernannt. Er tritt sein neues Amt im Sommer an. In Dänemark wurde deswegen heute der Finanzminister Løkke Rasmussen neuer Regierungschef. Er ist damit schon der dritte Ministerpräsident hintereinander, der Rasmussen heißt. In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen die sportliche Talfahrt gestoppt. Beim rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln gewannen die Leverkusener 2:0. Borussia Mönchengladbach hat im Kellerduell gegen den tabellenletzten Karlsruhe einen Punkt geholt. Nach dem 0:0 bleibt die Borussia damit auf Platz 16. Außerdem gewann Bremen gegen Hannover deutlich mit 4:1. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht ist es wechselnd bewölkt und recht mild mit 10 bis 7 Grad. Der Montag startet dann sonnig mit gelegentlichen Wolkenfeldern und es wird wieder etwas wärmer. Dortmund 18, Löhne und Nettetal bis 19 Grad. Am Dienstag erst freundlich, später kommt dann Regen auf. Stauschau. Die Straßen sind frei, gute Fahrt. Eins live. 4. Okay, in dieser Woche erscheint das Debütalbum der New Yorker Band The Virgins, selbst betitelt. Damit möchte ich loslegen und dann im Anschluss zwei Namen bündeln, die ich jetzt im Laufe der Show heute schon erwähnt habe und hatte, nämlich die von Scuba, den ich eben in Zusammenhang mit der Dub & Bass Party in Aachen am nächsten Samstag erwähnte, und von Martin Dykers. Entsprechend hören wir nach den Virgins Scuba mit The Upside im Martin Dykers Remix. Na, mit dem CD-Spieler müssen wir gleich mal ins Gericht gehen. Das ist derselbe, der mir eben schon einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Aber jetzt bin ich vorbereitet. Dann geht's eben jetzt weiter mit Scuba und dem Martin Dykers Remix. Thank you. 1 Live 4. Der Londoner Club Fabric bringt seit Jahren in oft relativ kurzer Abfolge immer mal Fabric-Mixe heraus. Da werden dann renommierte DJs, die im Laden auflegen, beauftragt, einen Mix mit ihren Favoritentracks anzustellen. Bisher gab es nur zwei Künstler, die dabei nur bzw. lediglich auf eigenes Material zurückgegriffen haben. Das war einmal Ricardo Villalobos und ist jetzt Omar S. aus Detroit, der ausschließlich eigene Tracks in the Mix hier vorstellt. die er zudem im Nachhinein auch zu Hause noch einmal bearbeitet und neu editiert hat. Sein Album erregt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, weil es genial pendelt zwischen Soul, Tech und House-Musik mit großartig verspielten und effektvollen Piano- und Synthesizer-Klängen kommt, immer mal wieder den Faden verliert, ganz bewusst neu aufbaut. Das ist ein ganz, ganz tolles Album und es heißt Nach der Heimatstadt von Omar S. Detroit, wo er übrigens alles andere ist als ein sogenannter professioneller Produzent. Er hat Familie und geht ganz normal arbeiten bei Ford. Omar S., ich schlag vor, wir hören einfach noch ein paar Takte rein und dann lässt mir die Sache mit The Virgins keine Ruhe. Ich möchte da gerne einen zweiten Versuch starten. OMAS Detroit. Unter dem Mantel, unter dem Dach von Fabric ist dies die 45. Veröffentlichung von Fabric. Die Veröffentlichungen werden laufend durchnummeriert. Jetzt gehe ich mal rüber zu The Virgins und dann Fila Brasilia zusammen mit einem Mann, den ich eingangs dieser Show heute schon hier ins Spiel gebracht habe, Gingy Brown mit einem 7 Jahre alten Track. Don't let a good night's fun come to an early end. Let's have a cocaine brunch. I really shouldn't stay. And she kicks her heels off. Takes a lot to change her mind. The center of the room. Welcome. Sit down, relax, turn up the volume. This is a special edition. Filia, Brasilia, and Brown Expedition. Mad niggas, they be bugging out. Mad niggas just for style, they be thugging out and drugging out. Over bullshit, steady slugging out. SOS came to bust a bubble, what's the trouble about? Musically, I'm endowed and proud. Lyrically, I'ma move the crowd and rap loud. Physically, I help the weak to stand strong. Stand on top of the peak and speak long. See, it ain't the same old song. What it is a piece of music done by Wiz. Use it if you want. Yo, my name's Brown, rearrange a blunt. Niggas think I'm strange for my hunt style. Now you out in the bush, on the run, child. Smile if you like, still wild on the mic. Use the drum like a gun, see? I load my rounds with sounds, you wanna test me? Buddha bless me. Make sure it pours from the heart. It heals like fear, like Brazil, yeah, and round. It feels like shit's going wrong, I don't understand it. Tell me, how can we save this planet? Mad women playing chicken head. Women playing brain dead just for bread from the other sex. What's next? The same shit, flash a little tit. Give me some cash for a little bit, but not me. Nah, you ask me why I call me stingy. I like the way it sound, rhyme with Gingy. I'm truthful. Yo, they say when you fall in love, son, it'll make an old heart youthful. But see, I think I'm fruitful still. I stand alone even though I got some holes to fill. The philosopher, I write about what my gut think and make a little funk with my butt stink. I walk the line of fine wine and cheap food. I rock a beat for self, son, and beat crews. I write graffiti on the wall, big call it street news. I never slap my girl, she'll never see a bruise. Make sure it pours from the heart. It heals like fear, like Brazilia and brown. It feels like shit's going wrong, I don't understand it. Tell me, how can we save this planet? Make sure it pours from the heart. It heals like fear, like Brazilia and brown. It feels like shit's going wrong, I don't understand it. Tell me, how can we save this planet? Mad rappers, they be on the clown. Rap niggas, they be playing the role, but not Gingy Brown. Brother slaying for gold and rock shine. Hands on the dick, one on the Glock 9. Before I cock mine and turn the peaceful to the beastful. Sit down and eat a feastful. I'ma rise like yeast in the east for my peoples, the unequals. Word. It's a shame how the game got us separated. It's a shame how some names get obliterated. I'm on the underground, still unappreciated, but not giving a fuck, I feel alleviated. Mad niggas I know, we never deviated. Beef coming up in the cams, you know we mediated. I make tracks for trains when graffitiated. Way back in the days when the needy made it. Make sure it pours from the heart. It heals like fear, like Brasilia and brown. It feels like shit's going wrong, I don't understand it. Tell me, how can we save this planet? Make sure it pours from the heart. It heals like fear, like Brasilia and brown. It feels like shit's going wrong, I don't understand it. Tell me, how can we save this planet? To brag about my penmanship, strive for excellence. But it's never been effortless. Many late nights of restlessness, working on its rhetoric. Success is hard to find, how can I measure it? When my treasure is kept in the clouds like the weather is. I wish upon a star, not for stardom, but it's hard to feed the starving when my car is two payments behind. And cats get the tripping, thinking I'm slipping, like it's a symptom of being lukewarm. When I promote a show, I'm ripping. Post a bulletin to pull them in the door before I hit the road, so I can see some people on the floor. When I'm standing on stage with a family to feed, don't confuse my hard work for greed, it's not fair. And I don't blame you for being so skeptical. Cause people ain't always who they claim to be, and things ain't always what they seem. No, I don't blame you for being so skeptical. Cause things ain't always what they seem to be, and people ain't always who they claim to be. No, I put my heart and soul in every syllable. It's hard not to take it personal when critics aren't feeling you. I start to get critical back instead of being constructive, looking to retaliate and attack. I'm my own worst critic. Sometimes I don't get it. Sometimes I wanna throw in a towel and say forget it. I played with it, but I had to stay with it. Got a message from a fan who was saying that I'm gifted. If he could see the gift in me, then who am I to take something I was blessed with and just let it die? I don't wanna wake up saying the thrill is gone. It's still a strong foundation to build upon. So much going on, it's no wonder we're skeptical when we read about doctors doing things unethical. And one bad apple spoils the whole bunch. It's making it hard to gain trust. And I don't blame you for being so skeptical. Cause people ain't always who they claim to be, and things ain't always what they seem. I don't blame you for being so skeptical. Cause things ain't always what they seem to be, and people ain't always who they claim to be. It's 2 o'clock. Daughter is tucked in, my headphones are on and my mic is plugged in. I'm in the zone, making the song not same time. Another gon' hustle the block, fire shots. The environment is violent, Leviathan is like a silent assassin when the iron spits and I admit scouts on her. Look in my eyes, I'll be a modern day martyr. Take the gun away from Marvin Gaye's father. Unload the weapon, hold it underwater so it jams when he shoots it. Let me go back, but it's too late to change. I wanna travel through time and clean up the stains. Racism, hate victims, babysitters shake children, and the power gets abused by the politicians. Policemen shaking in their shoes, who could really blame them? Look at what they gotta go through, but it's not an excuse for a cop to be crooked. They only make it harder for the good ones. That's how it happens, we put up our guard. Hearts get hard, we need a new start. No, I don't blame you, being so skeptical. Put up our guard, hearts get hard. Still of the night. I know what I'm doing is right. My homies say I need to change what I write. Stop talking about life, yeah, right, man. And y'all call me crazy, huh? But I'ma go on until the light's on. Y'all think not, I say y'all did wrong. Cause life is how you make it, and death is where you take it. Take it. And after that, y'all can no longer fake it. So be real, real. See? I want the whole wide world. Give me the world. Give me the whole wide world. I want the world. I want the world. I want the whole wide world. I want the world. Interplanetary peace talks. Pour past the week. And I'm your captain of this ship, this mothership. Cause this is some other ship. And my co-pilot of the evening, better yet, until it's great. I wonder how. But it's more so what y'all know. I want the world. I want the whole wide world. Give me the world. Yeah. Give me the world. I want the whole wide world. I want the world. Yeah. See you. is a couple days away now. I can feel it. I'm not really feeling this song too much. The ride out was kind of hot now. And now air conditioning in an interstate 405. I can feel it. Shifting my life and my belongings on a road trip that turns into going home. On a road trip that turns into going home. I can't really. Dead women and 1 Live hier. Ich habe ganz bewusst mal diese Latte von Tracks aneinander gehängt. Tracks oder Songs, die zunehmend mehr und mehr am sogenannten seidenen Faden hingen. Abgeschlossen habe ich diese Reihe gerade verklungen mit Musik aus dem neuen Album von PJ Harvey und John Parrish, englischer Produzent und Musiker, der bei ihrem letzten in An- und Abführung Klavieralbum Co-Produzent war, mit dem sie in den 90er Jahren schon mal ein Album gemeinsam gemacht hat und in den 80er Jahren sogar auch schon an einem Projekt von John Parrish seinerseits mitgewirkt hat. Diese PJ Harvey ist eine Frau, die selbst dann, wenn sie sehr zerbrechlich klingt, wie im gerade gehörten Song, oder wenn man glaubt, man könne bei ihrer Musik eine die berühmt-berüchtigte Stecknadel zu Boden fallen hören, selbst dann ist sie noch eine Frau, die sehr viel Schmerz, Intensität und nicht zuletzt vor allen Dingen Aggression vermitteln kann. Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass der überwiegende Teil ihrer Songs im hochfrequentigen Bereich grundsätzlich schon fast angesiedelt ist. Es tut weh, man möchte dem entfliehen, aber wie ein Magnet, so zumindest geht es mir, bleibt man an PJ Harvey immer wieder hängen. Ich habe bei anderer Gelegenheit zuletzt schon gesagt, ihre Alben kann ich nicht vorzeitig beenden, sondern bei ihr muss ich immer wirklich bis zum letzten Track durchgehen, in dem Gefühl und in der Angst, ich hätte sonst irgendetwas verpasst. Gleichwohl ist dieses Album nicht so zurückgenommen wie das vor 2 Jahren erschienene Klavieralbum, sondern es kommt auch mit aggressiven Gitarrenwänden daher. Sonic Youth lassen unter anderem grüßen. Ich habe mich aber hier jetzt mal für diesen Track entschieden, The Soldier. Das Album selber, A Woman, A Man Walked By, in der letzten Woche erschienen. Ein Mann, der PJ Harvey in den ganz, ganz frühen Tagen produziert hat bei ihrem ersten Soloalbum Rid of Me, nämlich Steve Albini, ist als Produzent verantwortlich für die Frau, die wir zuvor gehört haben, Annie Rossi aus den USA. Auch bei ihr gilt, dass im Grunde relativ wenig im sogenannten freien Raum angesiedelt ist, Eintonfolgen auf der Geige gespielt, sonst ist da kaum etwas außer ihrem Gesang. Dann kommt schon mal ein dampfendes Schlagzeug daher und trotzdem sind es sehr intensive Songs, die sich da entwickeln, die sehr abwechslungsreich sind, die schnell, langsam daherkommen, mal den radikalen Bruch wagen. Eine wirklich spannende und gute Angelegenheit. Rockwell ist das Album von Annie Rossi, aus dem ich Musik gespielt habe. Davor diese unwirklich ätherischen Songs aus dem Album des amerikanischen Ehepaars The Long Lost. Das sind die beiden Darlingtons. Selbstbetitelt ist ihr Album The Long Lost. Daraus habe ich den Titel Color gespielt. Ein Track über Farben gewissermaßen. Und davor hatten wir 3 Hip-Hop-Sachen. Die Claim zusammen mit Flying Lotus, letzte Woche schon gespielt. Davor dann Braille zusammen mit dem Producer Symbolic One. Cloud 19 ist ein Album, dessen Tracks ich über weite Strecken etwas konventionell finde. Dieser leicht synkopisch gesetzte Track Skeptical, der ragt wirklich heraus, den ich da eben gespielt habe. Und dann hat sich zuvorderst Gingy Brown nochmal vorgestellt, den wir zu Beginn der Show gehört hatten, im Verbund mit Fila Brasilia. Die EP, die fragliche, ich habe sie immer sehr gemocht, ist bereits 7 Jahre alt, die Saucy Joints EP, aus der habe ich Live Savers gespielt, Fila Brasilia zusammen mit Gingy Brown. Ich schaue auf die Uhr, wir haben noch 3,5 Minuten. Die möchte ich verbringen mit einer Band aus Brooklyn, die jetzt ihr neues Album vorlegt, Extra Life, mit Secular Works, so heißt das Album. Charlie Luca ist der Kopf der Band, die sehr zurückgenommen über weite Strecken agiert, Post-Rock-artig, aber in sehr elegische Refrains auch driften kann. Wie zum Beispiel bei This Time. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das hier jetzt noch mitbekommen werden. Es ist nun mal der letzte Track. Vielen Dank an dich und euch für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Klaus Fier. Alles Liebe, alles Gute für die anstehende Woche. Und vielleicht sehen wir und hören vielmehr uns am kommenden Sonntag. Ciao, ciao.